Kapitel 9. Die Konferenz war vorüber. Advokat Hechner hatte das Zeugnis der Frau Kreisrätin zu Protokoll genommen und der junge Schierling noch außerdem eine andere Frau in der Stadt als seine Amme und Wärterin angegeben, die ohne weitere Schwierigkeit seine Identität beweisen konnte. Die übrigen Notare schienen auch vollkommen mit dem Resultate zufrieden, und eine Protestation des Dr. Quitzlinberger gegen den Vergleich bis dahin, dass die wirkliche Abstammung des jungen Schierling von dem früheren Adoptivsohn des alten Herrn Quitzlinberger sicher und über allen Zweifel erwiesen sei, wurde durch die Majorität der Stimmen entschieden abgelehnt. Am nächsten Tage sollte die alte Wärterin des jungen Mannes allerdings noch gerichtlich vernommen, dann aber dem gütlichen Vergleich auch keine weitere Schwierigkeit in den Weg gelegt werden. Die Leute hatten das Prozessieren satt und verlangten diesmal entschieden, die Sache abgemacht und ausgeglichen zu sehen, wie auch genau zu wissen, was sie aus der Erbschaft zu erwarten hätten. Dauerte der Prozess jetzt noch fort, so bekamen sie überdies nichts mehr heraus. Einige Tage vergingen so mit der Aufstellung der Erbschaft, dem Inventarium des noch vorhandenen Besitzes, dem Nachsehen und Kontrollieren der Rechnungen, und der junge Schierling hatte indessen einen nicht geringen Teil seiner Zeit im Hause der Frau Kreisrätin Ohlekamp zugebracht, wo er mit Siegelinde nach Herzenslust musizierte und, wenn nicht die Tochter, jedenfalls die Mutter von sich bezaubert hatte. Die Frau Regierungsrätin Hechner bekam indessen die ewigen Geschäftsverhandlungen herzlich satt, denn an eine regelmäßige Tischzeit durfte schon gar nicht mehr gedacht werden. Bald fehlte der Regierungsrat selber, der mit zum Schiedsrichter bei der Regulierung des Prozesses ernannt war, bald ihr Gast, und auch heute wieder, es waren 4 Tage seit jener ersten Konferenz verflossen, hatten sie mit dem Essen schon eine reichliche Stunde gewartet, ehe der Regierungsrat und dann noch allein nach Hause kam, indem er den heute bei der Frau Kreisrätin eingeladenen jungen Schierling in dessen Namen entschuldigte. Er, der Regierungsrat, musste selber gleich nach Tische wieder fort, um heute in einer Schlusssitzung den Endbescheid zu fassen. Heute morgens war nämlich, wie der Regierungsrat über Tisch erzählte, die frühere Amme und Wärterin des jungen Schierling, die hier in der Stadt seit etwa 12 Jahren ansässige und genugsam bekannte Frau Bause, vor Gericht erschienen und eidlich vernommen worden. Sie hatte denn auch, ohne Zögern, die Identität des jungen Schierling beschworen und mit dem vorhergegangenen Zeugnisse der Frau Kreisrätin außer allem Zweifel gestellt. Heute nachmittags sollte ihm der von ihm selbst bedingte Teil der Erbschaft, das alte Haus mit dem daran stoßenden Grundstück, zugesprochen werden, und er selber war um 4 Uhr auf das Rathaus beschieden worden, den Beschluss zu vernehmen. Die ganze Sache war in der Tat jetzt nur noch eine nicht gut zu umgehende Formalität, da sich schon alle über das Resultat geeinigt hatten. Mit dem letzten Bissen im Munde stand der Regierungsrat auch schon wieder vom Tische auf, trank seine Tasse Kaffee rasch, schon mit dem Hut auf dem Kopfe, und eilte auf das Rathaus hinüber, wo sich seine übrigen Kollegen ebenfalls bald versammelten. Die Frau Regierungsrätin war, dem Berichte ihres Mannes gegenüber, sehr einsilbig gewesen. Sie wusste eigentlich selber nicht recht, warum. Dass ihr Gast sie im Stich gelassen? Was hatte er denn auch immer bei der alten gezierten Kreisrätin zu tun, die hier in Hellburg, wie es den Anschein beinahe hatte, neue Sitten und Gebräuche einführen wollte, und wenn sie nun auch aus der Residenz kam? Und die altertümliche Siegelinde, das antike Wunderkind. Die sonst so gutmütige Frau wurde ordentlich boshaft und verließ endlich das Zimmer, um der eigenen Wirtschaft nachzusehen, fast ebenso böse über sich selbst als jemand anderes. Marien klang indessen nur der eine Name in den Ohren, die Frau Bause. Die Frau Bause, Amme und Wärterin Gundelrebes. Und Gundelrebe, der Erbe des alten Quetzlinbergerschen Hauses, in dessen geheimnisvolle Räume er vielleicht schon in den nächsten Tagen einziehen würde. Träumte sie denn schon wieder ihren alten Traum, oder war das hier Wirklichkeit, Leben, Tatsache? Traten nicht die alten, schon halb vergessenen Bilder aus ihren Rahmen heraus, und fehlte denn nicht von allen nur noch der alte Herr Quitzlinberger aus dem Hause daneben? Bis jetzt hatte sie sich gescheut, eine Silbe von jener merkwürdigen Ähnlichkeit der Freundin mitzuteilen. Musste sie denn nicht fürchten, von dieser ausgelacht zu werden? Aber jetzt, wo auch die alte Margaret den Schauplatz mitbetrat und in das Rätsel ihres Lebens einzugreifen drohte, jetzt, wo ihr Zweifel und Staunen das Herz erfüllten, den Sinn verwirrten und sie ernstlich fürchtete, ihren alten Einbildungen und Träumen wieder anheimzufallen, beschloss sie, Helenen aufzusuchen, ihr alles zu entdecken und in ihrem ruhigen Urteil und reiferen Verstande Trost und Hilfe zu finden, brauchte sie doch beides. Leider traf sie Helenen, als sie rasch Hut und Mantel aufgegriffen hatte und hinübergeeilt war, nicht zu Hause. Helene war ausgegangen, einige notwendige Einkäufe zu machen, wurde aber bald zurückerwartet. Marie verließ das Haus wieder, und da die Sonne jetzt eben warm und freundlich schien, so kehrte sie noch nicht in ihre eigene Wohnung zurück. Wenn sie einen kleinen Spaziergang machte, konnte sie sicher darauf rechnen, auf dem Rückwege Helenen anzutreffen. Langsam ging sie die breite Straße hinauf, dem nächsten Tore zu, um dort die öffentliche Promenade der Stadt zu erreichen. Hier aber fand sie den Weg durch eine zusammengelaufene Volksmenge gesperrt. Es war ein Wagen durchgegangen, der Kutscher vom Bocke gestürzt und das Gespann der wildgewordenen Pferde dann hier gegen den steinernen Brunnen gerannt und aufgefangen worden, und die Leute standen jetzt dicht gedrängt an der Stelle, besahen die Blutspuren und die Stücke des zertrümmerten Wagens und besprachen sich teils über das geschehene Unglück, teils über das, was durch den Brunnen war verhütet worden. Marie suchte dem dichten Menschenknäuel auszuweichen und bog in die nächste, rechts ausführende Straße ein, durch welche sie die Promenade ebenfalls, nur etwas später, erreichen konnte. Langsam, ihren eigenen Gedanken nachhängend, ging sie die ziemlich menschenleere Straße, die außerhalb des eigentlichen Geschäftsbezirkes lag, entlang, als ihr Auge plötzlich auf ein kleines gelbes Schild fiel, auf dem mit großen schwarzen Buchstaben der einzelne Name Margarete Bause stand. »Margarete Bause«, stammelte Marie erschreckt vor sich hin und fühlte ordentlich dabei, wie das Blut ihre Wangen verließ und das Herz in wilden Schlägen ihr die Brust zu sprengen drohte. »Margarete Bause! Es ist doch wunderbar!« Zum ersten Mal wieder, seit jener Zeit, seit der sie diese Straße absichtlich vermieden, hatte sie, ganz in Gedanken, den Fuß hierher gelenkt, und jetzt war es, als ob das kleine Schild wie ein Magnet auf sie wirke und sie nicht von der Stelle lasse. Aber gerade mitten auf der Straße wollte sie doch auch nicht stehen bleiben, und in dem halbklaren, unangenehmen Gefühle, dass die Nachbarn dort sie ansehen und erkennen und dann auch wissen müssten, weshalb sie eigentlich so erschreckt sei, obgleich das eben gar kein Mensch hier wissen konnte, trat sie zu dem kleinen Ladenfenster hin, das eine Masse der verschiedenartigsten Artikel dem Auge der Vorübergehenden ausgestellt bot. Fischhaken und auf wettergebräuntem Papier aufgereihte Stahlfedern, schmutzige Puppenköpfe und in Strahlen aufgesteckte Stricknadeln, Büchschen mit Pomade und Ölen à la Millefleur wie à la Vanille, Päckchen mit Papilloten und Streichhölzchen, kleine Gläser mit verschlossenen Bonbons und staubigem Gerstenzucker, lackierte Schnupftabaksdosen und Brillenfutterale, Licht- und Augenschirme etc. etc. Alles war hier zu haben. Selbst die schmale Glastür, zu der drei von Eis freigehaltene und sorgfältig mit Asche bestreute Stufen hinaufführten, war inwendig mit angefrorenen Dochten und Garn- und Bandproben behängt. Marie kämpfte mit einem eigenen Entschlusse. Sie wollte eintreten in den Laden und dadurch ihren törichten Ideen und Träumen gleich ein Ende machen. Ein Vorwand war ja leicht gefunden, brauchte sie doch nur nach ein paar Stecknadeln, einem Fingerhut oder sonst einer unbedeutenden Kleinigkeit zu fragen. Und doch wieder fürchtete sie sich und mochte sich nicht eingestehen, weshalb. Da ging die Tür neben ihr so plötzlich auf, dass sie einen leisen Schrei kaum unterdrücken konnte. Die freundliche Anrede aber, die in der Gestalt der Frau Bause auf der Schwelle erschien, machte ihrem weiteren Zaudern ein rasches Ende. »Aber, mein liebenswertestes Fräulein Hechner, habe ich denn auch einmal das Vergnügen, Sie wiederzusehen? Und wie groß und hübsch Sie geworden sind! Aber so treten Sie doch nur einen Augenblick herein. Als kleines Kind und ehe Sie krank wurden, wo Sie dann gar nicht mehr in die weite Schule gingen, sind Sie ja so oft bei mir eingesprochen und haben sich ein Bonbon oder ein Stückchen Gerstenzucker geholt. Lieber Gott, werden doch die alte Frau Bause in den paar Jahren nicht ganz vergessen haben.« Und während die Frau das mit freundlicher Stimme sprach und die schmale Tür weit dabei geöffnet hielt, bimmelte ein silberreines Glöckchen, das oben an einer eingebogenen Feder befestigt war, in einem fort und so vergnügt, als ob es sich selber freue, hier draußen eine alte Bekannte begrüßen und gleich auch bewillkommnen zu können. Marie stand, keines Entschlusses fähig, vor der Frau. Ihr erster Gedanke war freilich, mit kurzem Gruß ihrem Laden den Rücken zu kehren und die gefährliche Stelle so rasch als möglich zu meiden. Aber die Frau sprach gar so freundlich mit ihr, und wenn sie auch in der Tat selber nicht recht wußte, wie sie dahin gekommen, fand sie sich doch wenige Sekunden später in der engen Tür, indes die kleine Glocke über ihr einen wahren Sturmmarsch von Seligkeit jubelte. »Nein, Mamsell Hechner, das freut mich ja ganz unmenschlich, Sie auch einmal wieder bei mir zu sehen«, rief dabei die Frau, des jungen Mädchens Hand ergreifend und dieses mehr nach der Mitte des kleinen Ladens von der Tür wegführend. »Ich hatte es doch bald aufgegeben, Sie je wieder bei mir zu sehen. Ja, lieber Gott, wie die Zeit vergeht!« Marie konnte noch nicht antworten. Es war, als ob ihr die Worte in der Kehle stecken blieben, und nur ihr Auge schweifte rastlos über die Gestalt der vor ihr Stehenden hin, nach den Fächern des Ladens hinüber und dann zu jener zurück. Der kleine Raum war dicht gedrängt voll von den verschiedenartigsten Waren, die in schmalen, bis zur Decke laufenden Fächern alle drei Wände einnahmen und für die in das Nebenstübchen führende Tür nur eben den allernotwendigsten Raum übrig gelassen hatten. Und schmunzelnd und nickend stand die Frau Bause dazwischen, dieselbe hohe spitze Mütze auf, in der Marie schon als Kind sie in ihrer Ladentür hatte sitzen sehen. Die weißen, breiten, sauberen Bänder waren unter dem etwas spitzigen Kinn in einen sorgfältigen Knoten zusammengebunden, und das etwas gelbliche Gesicht stach scharf gegen die schneeige Einrahmung derselben ab. Sie trug dabei, und Marie erschrak fast, als sie die Farbe sah, ein schwefelgelbes, wollenes Umschlagetuch über einer ebenso farbigen Jacke und darunter einen blau- und rot gestreiften Rock mit einer schneeweißen und so breiten Schürze, dass sie fast drei, vier Teile des letzteren bedeckte. »Und was für ein niedliches Kindchen Sie damals waren«, fuhr die Frau fort. »Sie sind noch niedlich, Mamsellchen, aber doch jetzt natürlich viel ansehnlicher geworden. Aber damals, nein, gar so ein liebes Herzchen«, und meine Rosenbonbons, die schmeckten Ihnen nun vor allem anderen gut. Wissen Sie wohl, dass ich einen von meiner besten Sorte ein ganzes Jahr habe da oben liegen gehabt, der nur auf Sie gewartet hat? Aber wer nicht mehr kam, war natürlich das Mariechen.« Marien schwamm es vor den Augen. Die Traumgestalt und die wirkliche Frau Bause fingen an, sich vor ihren Augen zu drehen. Die Haubenzipfel zuckten wieder in Strahlen aus, wie zu jener Zeit, und der Laden mit all seinen Gläsern und Büchsen und Päckchen und Schachteln sog sich voll von dem grellen Gelb des Tuches und der Jacke und flimmerte und glitzerte vor ihren Augen. Sie mußte sich an den Ladentisch anhalten, um nicht schwindelig zu werden, und fühlte dabei ordentlich, wie das Blut ihre Wangen verließ. »Jesus, meine Güte«, rief da die Frau Bause und sprang zu, sie zu halten. »Sie sehen ja kreideweiß aus, Mamsellchen.« »Ich danke«, lächelte Marie verlegen, »es war nur so ein Augenblick, ein plötzlicher Schwindel. Mir ist schon wieder viel besser, schon ganz wohl.« »Das macht die heiße Luft hier im Laden«, sagte die Frau gutmütig, indem sie eine ihrer Hände fasste und streichelte. »Der rasche Übergang von der Kälte draußen greift die Kopfnerven an und erregt Schwindel. Das wollen wir aber schon wieder verbessern«, setzte sie dann geschäftig hinzu, indem sie nach ihrem unter der Schürze hängenden Schlüsselbunde griff. »Das wollen wir bald kurieren, und Bonbons kann ich dem Mamsellchen doch nicht mehr vorsetzen. Dazu ist sie mir ja viel zu groß geworden.« Mit emsiger Geschäftigkeit drückte sie sich dabei durch die etwas enge Passage hinter dem Ladentisch, öffnete hier ein kleines, schmales Fach und nahm eine Flasche und ein Glas heraus, mit dem sie zurück zu Marien kam. »Hier«, sagte sie, indem sie den Stöpsel dabei öffnete und einen dunkelfarbigen und aromatisch duftenden Madeira in das kleine Glas schenkte, Hier, mein liebes Mariechen, Sie dürfen nicht böse sein, wenn ich Sie noch so nenne, denn ich meine es ja gut. Das trinken Sie nur getrost auf einen Schluck hinunter. Es ist alter, echter Madeira und nur für solche Gelegenheiten bestimmt. Der geht Ihnen wie frisches Feuer und Lebensblut durch die Adern.« Marie nahm halb willenlos das Glas, und wieder zuckte ihr die fremde Traumgestalt durch das Hirn. Sie sah jene Margaret vor sich, wie sie mit der weißen Schürze und der angerichteten Schüssel in die Stube getreten war und sie zuletzt gewarnt hatte, nichts zu genießen, weil sie sonst dableiben müsse und nie wieder hinüber dürfe zu ihren Eltern. Und wenn sie jetzt nun hätte hier bleiben müssen in der Gewalt der Frau, sie hielt das Glas noch zögernd in der Hand. »Das dürfen Sie trinken«, sagte die Frau Bause, ihr mit den Augen zublinzelnd, als ob sie ihre Gedanken erraten hätte. »Es hat keine Gefahr, Mamsellchen. Reineren Wein gibt's nicht auf der Welt und kein besseres Getränk für schwache Nerven.« Marie fasste das Glas fast krampfhaft, aber sie fühlte auch, dass sie der Stärkung bedürfe, und leerte es auf einen Zug. »Bravo«, rief die Frau Bause und klatschte in die Hände, dass es schallte. »Und nun sollen Sie einmal sehen, ob Ihnen nicht im Handumdrehen besser ist. So, mein Kindchen, geben Sie mir nur das Glas. Die alte Bause hat es noch immer gut mit Ihnen gemeint.« »Ich danke Ihnen«, sagte jetzt Marie, den dargebotenen Stuhl benutzend und sich darauf niederlassend, »und glaube wohl, dass mir der Wein guttun wird. Es war nur eine augenblickliche Schwäche, wahrscheinlich, wie Sie sagen, von der raschen Veränderung der Luft herrührend.« »Von weiter nichts, mein bestes Mamsellchen, von weiter nichts«, sagte die alte Frau gutmütig, »sollte mir aber doch auch erschreckend leid getan haben, wenn Sie nach so langer Zeit endlich einmal wieder Ihre alte Frau Bause aufgesucht hätten und bei ihr krank geworden wären. Oder wollten Sie gar nicht zu mir hereinkommen, und war es nur im Vorübergehen, dass ich mir die Freude gemacht habe, Sie aufzufangen?« »Ich bin allerdings nur zufällig durch die Straße gekommen«, sagte Marie leicht errötend, »aber wie ich ihr Schild sah und wiedererkannte, mochte ich doch nicht vorbeigehen.« »Das ist brav von Ihnen, mein liebes, bestes Mariechen, das ist recht brav«, sagte die alte Frau. »Und jetzt wüßte ich nur etwas, das ich Ihnen zu Gefallen tun könnte, um Ihnen zu beweisen, wie große Freude Sie mir gemacht haben. Und beinahe wären wir noch dazu Nachbarsleute geworden«, setzte sie lächelnd hinzu. »Nachbarsleute?« fragte Marie rasch und erstaunt. »Nun ja, der junge Herr Schierling, so ein braver, rechtschaffener Mensch, wie nicht weiter auf Gottes Erde lebt, und steinreich dabei und jung und hübsch, nun, Sie kennen ihn ja doch, und Ihnen brauche ich ihn nicht zu beschreiben, wird doch wieder in das alte Haus hineinziehen, das ihm die Gerichte endlich zugesprochen haben, und da wollte er mich gern als Haushälterin zu sich nehmen.« »Sie, Frau Bause?« »Nun ja, habe ich ihn doch auf diesen Armen herumgetragen, wie er noch so klein war, und ihn genährt viel lange Monate durch, wie seine Mutter, Gott habe sie selig, dem schweren Wochenbett erlegen war, den braven jungen Herrn Schierling, und so ein gutes, dankbares Gemüt.« »Und Sie ziehen hinüber?« fragte Marie, kaum der Worte bewusst, die sie sprach, und nur bemüht, der Frau die Bewegung zu verbergen, die nicht allein ihre Rede, nein, schon ihr Anblick in ihr hervorgerufen. »Doch wohl nicht, mein schönes Mamsellchen«, sagte die Frau kopfschüttelnd. »Erstlich habe ich hier mein Auskommen und bin nun einmal daran gewöhnt, frei und unabhängig in der Welt dazustehen, und dann, man wird auch alt, und seit ich bei der Madame Schierling in Diensten stand, sind schon manche Jahre verflossen. Es freut einen allerdings, wenn man sieht, dass einen noch andere Leute haben wollen, aber ich habe es hier doch gut, und mein Geschäft, mit dem, was ich daneben verdiene, nährt und erhält mich vollkommen.« »Aber nicht wahr«, sagte Marie und fühlte dabei, wie ihr das Blut, sie wußte selber eigentlich nicht warum, in Stirn und Schläfe stieg, »nicht wahr, was die Leute von Ihnen sagen, dass Sie aus Karten und Bleiguß Ihre künftigen Schicksale prophezeien, ist doch nicht wahr?« »Und warum nicht, mein schönes Mamsellchen?« lächelte die Frau Bause und nahm dabei in einer Art Gewohnheit ein altes Tuch, das neben ihr lag, die ihr zunächst stehenden Glaskasten abzuwischen und vom Staube zu befreien. »Warum nicht?« »Manche spotten freilich darüber, wie ich recht gut weiß. Beredet wird man ja doch in der Welt. Man mag tun oder lassen, was man will.« Und glauben Sie wirklich, dass Gott uns in bunten Blättern, denen wir unsere eigene Deutung geben, die Zukunft offenbaren würde?", fragte Marie. Die Frau Bause zuckte die Achseln und erwiderte: »Es ist manches wunderbar in der Welt, mein gutes Mamsellchen, manches sehr wunderbar, und es passieren Sachen«, setzte sie mit einem eigentümlichen Blicke hinzu, »die sich manche Menschen nicht einmal träumen lassen.« »Übrigens erfahren wir auch eben nicht viel mehr von unseren künftigen Schicksalen, als uns gerade gut ist, und das ist meist ungemein wenig, und dann zeigt sich das auch oft als ein sehr missliches Geschäft. Nicht allen Menschen lässt sich Gutes prophezeien, und spricht man die Wahrheit, hat's einem niemand Dank.« »Aber heißt es nicht frevelnd«, sagte Marie mit leiser, kaum hörbarer Stimme, »wenn wir durch irgendeine geheime Macht das zu erlangen suchen, was uns Gott in seiner allweisen Güte selbst verhüllt?« Sie dachte dabei der Worte, die jene Margaret im Traume damals zu ihr gesprochen, und das Herz klopfte ihr stärker, als der Gedanke in ihr aufstieg, die Frau zu fragen, ob sie ihr nicht einmal ihr Schicksal prophezeien wolle. Die Frau Bause aber sagte rasch: »Freveln? Nein, mein gutes Mamsellchen, freveln können Sie das nicht nennen. Sagt denn die Bibel nicht selber, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan? Und wenn man nun einmal mit leisem Finger an der Zukunftspforte anpochte, wäre es doch nicht gefrevelt. Die Antwort steht jenen Mächten ja frei, und manchmal verweigern die sie auch. Alle Menschen können das aber auch nicht vertragen, und Ihnen, mein gutes Mamsellchen«, setzte sie plötzlich hinzu, »prophezeite ich zum Beispiel schon gar nicht, und wenn Sie mir Gott weiß, was dafür geben wollten.« »Mir nicht«, sagte Marie und stand rasch von dem Stuhle auf. Sie fühlte, wie sie bei den Worten erblich. »Nein, mein gutes Mariechen, Sie haben viel zu schwache Nerven und sehen jetzt schon wieder ganz bleich aus. Bleiben Sie doch lieber noch ein bisschen sitzen.« »Wer nicht einen ganz starken Geist hat, den nimmt's doch manchmal zu sehr mit, und er setzt sich auch vielleicht nachher Dinge in den Kopf, die da gar nicht hineingehören. Darf ich Ihnen vielleicht noch ein Schlückchen von dem alten Wein anbieten?« »Nein, ich danke tausendmal«, sagte Marie rasch, und der Boden brannte ihr dabei ordentlich unter den Füßen. »Ich muss auch fort. Mutter wird zu Hause auf mich warten, und ich bin so schon zu lange weggeblieben.« »Sie hätten sich doch noch ein wenig länger ausruhen sollen.« »Es ist nicht möglich«, rief Marie, der es den Atem zu versetzen begann und die sich nach der frischen Luft sehnte. »Vielen Dank, liebe Frau, für Ihre Freundlichkeit.« »Ach, was Dank, Mamsellchen«, sagte die Frau, ihre Schürze wieder zurückstreichend und die gegen sie ausgestreckte Hand Mariens nehmend und leise klopfend. »Es ist mir ja eine Ehre und Freude gewesen, Sie einmal bei mir zu sehen. Habe ich Sie ja doch schon als kleines Schulkind gekannt und gern gehabt. Adieu, Frau Bause. Empfehle mich Ihnen gehorsamst, und bitte grüßen Sie mir den Herrn Schierling recht hübsch. Wenn er im alten Hause eingezogen ist, komme ich einmal hinüber.« Marie war schon auf der Straße, und die frische Luft und der helle Tag taten ihr unendlich wohl. Es war auch, als ob sie eine Last von der Seele geschüttelt hätte, als sie das kleine, enge, dunstige, helldunkle Zimmer hinter sich ließ, und sie lief mehr, als sie ging, dem väterlichen Hause wieder zu. Wie es sie aber erst gedrängt hatte, Helenen zu sehen und zu sprechen, so war es ihr jetzt nicht mehr möglich, sie aufzusuchen. Zu viel des Neuen, des Unbegriffenen drängte sich in ihr Herz und Hirn zusammen, zu viel wilde, verworrene Gedanken waren wieder durch dieses halb zufällige Begegnen mit der bis dahin vermiedenen Frau in ihr wachgerufen. Das alles mußte erst gesichtet und geordnet werden, sie mußte erst mit sich selber im Klaren sein, ehe sie einem fremden Blicke verstatten konnte, in dieses Chaos hineinzuschauen. So erreichte sie ihre Wohnung und ihr stilles Stübchen, wo sie sich wenigstens sammeln konnte, und die Dämmerung war eingebrochen, ehe sie zu ihrer Mutter hinüberging. Um 8 Uhr war bei Hechners die Teestunde, und Herrn Schierling, der sich mit seinen Geschäften nicht immer an eine bestimmte Zeit binden konnte, war gesagt worden, dass man zu jener Zeit trinken würde, wenn er bis dahin nicht zu Hause wäre. Käme er dann später und hätte nirgend anderswo zu Abend gegessen, so könnte er immer noch kalte Küche und eine Tasse Tee bekommen. Er war dadurch in seinen Abenden völlig unabhängig geworden. Der Regierungsrat selber hatte sich heute etwas früher eingefunden und unten in seiner Studierstube noch einige Briefe geschrieben, wie einige zu ihm kommende Leute abgefertigt. Dann schloss er sein Zimmer ab und ging hinauf zu den Seinen, um mit ihnen, wie er das gern tat, in stiller Abendstunde die Erlebnisse des Tages zu übersprechen. Und ein gemütliches Plätzchen war es in der traulich warmen Stube der Regierungsrätin, wo die Teemaschine auf dem blau glimmenden Spiritusfeuer summte und zischte und die breite, bunt beschirmte Lampe ein nettes, aber wohltätiges Licht über die elegante, trauliche Umgebung warf. Die Frau Regierungsrätin saß auch schon an ihrem Ehrenplatze hinter der Maschine. Ihre Schwägerin, die Frau des Advokaten Hechner, ein junges, blühendes Weibchen neben ihr, und Marie war an der anderen Seite des Tisches ebenfalls mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt. Die Stiche daran tanzten ihr freilich noch immer vor den Augen herum und fuhren ihr so wild verworren durcheinander wie die Gedanken. Das Gespräch der Eltern diente ebenfalls nicht dazu, sie die Begegnisse des heutigen Tages vergessen zu machen, denn es drehte sich ja auch um das alte Haus und den jetzigen Besitzer desselben, den jungen Schierling. Desto wohler schien sich der Regierungsrat zu fühlen, der, als er ins Zimmer gekommen war, seine Lampe ausgedreht und auf einen Seitentisch gestellt und sich selber in den für ihn bestimmten Lehnstuhl behaglich ausgestreckt hatte, mit einem leisen Seufzer behaglichen Wohlbefindens ausrief: »So, das war einmal heute ein bewegter Tag, und der Tee soll mir vortrefflich schmecken, Lenchen. Wenn nur unser junger Freund hier wäre, hat er sich nicht heute nachmittags bei euch sehen lassen?« »Heute nachmittags nicht«, sagte die Frau, »aber heute morgens, als er fortging, versprach er mir ganz fest, dass er jedenfalls heute abends zum Tee hier sein würde.« »Dann kommt er auch noch«, sagte der Regierungsrat, sich vergnügt die Hände reibend, »dann kommt er auch noch auf jeden Fall.« »Wenn ihn die Frau Kreisrätin fortlässt«, sagte etwas pikiert die Regierungsrätin. »Oh nein, Wort hält er«, verteidigte ihn der Regierungsrat. »Also, das Haus hat er, Kinder.« »Fest und zugesprochen«, riefen die Frauen zu gleicher Zeit, während Marie rasch und fragend von ihrer Arbeit zu dem Vater aufsah, ohne jedoch ein Wort über die Lippen zu bringen. »Fest und sicher«, bestätigte der Vater. »Seine alte Wärterin, die Frau Bause, hat, wie ihr wisst, ihr Zeugnis abgelegt, und mit seinen Papieren, die er vorgewiesen, unterliegt es nicht mehr dem geringsten Zweifel, dass er der rechtmäßige Erbe des alten Quetzlinberger sei.« »Ja, ich bin fest überzeugt, dass er seine Ansprüche als Universalerbe durchsetzen könnte, und der Franz hat ihm schon, Gott weiß wie sehr, zugeredet, dass er es tun soll, aber er will nicht. Er behauptet, er habe so viel und mehr, als er brauche, und wolle nicht seiner ganzen Verwandtschaft in der ersten Begegnung so feindlich gegenübertreten. Viele sind auch wirklich dabei, die es notwendig genug brauchen und denen selbst mit einem kleinen Teile geholfen ist.« »Aber der Dr. Hetzelhofer wird dann den größten Nutzen dabei ziehen«, rief Luise, die Frau von Franz Hechner, »und der ist doch außerdem auch reich genug.« »Mit Dr. Hetzelhofers Ansprüchen sieht es noch sehr windig aus«, meinte der Regierungsrat, die Augenbrauen in die Höhe ziehend. »Nach den Papieren, die der junge Schierling vorgelegt hat, und welche wir nicht die mindeste Ursache haben, als echt zu bezweifeln, da sich viele sehr gut gekannte Handschriften des alten Quetzlinberger dabei vorfinden, sind die von Dr. Hetzelhofer vorgezeigten Papiere einer neuen Untersuchung unterworfen worden, und die Handschrift des jungen, damals verschollenen Quetzlinberger zeigt sich danach, wenn auch nicht gerade ganz bestimmt als falsch, doch als sehr verdächtig.« »Ja, aber das ist doch gar nicht möglich«, rief Luise Hechner. »Warum nicht?« sagte aber rasch die Frau Regierungsrätin. »Dem Menschen traue ich alles zu. Wenn es je eine Physiognomie auf der weiten Welt gegeben hat, die mir Unbehagen, ja Schauder einflößt, so ist es die des Dr. Hetzelhofer. Und wäre Helenchen nicht ein gar so liebes, sanftes Wesen, ich hätte nie meine Einwilligung dazu gegeben, dass Marie hinüberging, sie zu besuchen.« »Liebes Kind«, sagte der Regierungsrat, mit dem Kopfe langsam herüber und hinüber schaukelnd, während er die Fingerspitzen der beiden Hände gegeneinander brachte, »der Doktor ist mein Mann gerade auch nicht, und ich will gern gestehen, daß es viele Gesichter mit einem angenehmeren Ausdruck gibt.« »Das weiß Gott«, bestätigte seine Frau. »Aber darum«, fuhr er fort, »kann er doch in diesem Falle unschuldig sein, selbst wenn die Unterschrift des jungen Quetzlinberger durchaus gefälscht sein sollte. Von den Papieren hat er die wenigsten produziert, die meisten sind mit dem Prozess von seinen Eltern und Großeltern auf ihn vererbt worden. Übrigens scheint er seiner Sache sehr gewiss zu sein, denn er hat gegen die von uns gefällte Entscheidung feierlich protestiert und, da ihm das nichts half, etwas verlangt, was wir ihm allerdings nicht gut versagen konnten, einen Aufschub der Überlieferung des Hauses von 8 Tagen, während welcher Zeit er noch Gott weiß was ins Werk zu setzen gedenkt.« »Aber warum begnügt er sich nicht mit dem Vergleiche?« fragte Luise Hechner. »Franz hat mir oft gesagt, dass alle Parteien ganz außerordentlich damit zufrieden sein könnten.« »Ja«, lachte der Regierungsrat, »alle, die etwas bekommen. Wenn aber der Adoptivsohn des alten Herrn auf solche Art anerkannt wird und dann auch noch Zweifel gegen seine eigenen Papiere aufsteigen, dann ist es sehr die Frage, ob er sich nicht auf einmal von der ganzen Erbschaft vollkommen ausgeschlossen sieht. Und dass er dagegen jetzt mit Händen und Füßen anzuarbeiten sucht, kann ich ihm eigentlich nicht verdenken.« »Und dann bekommt jener schmutzig aussehende Dr. Quetzlinberger am Ende auch nichts davon«, lachte Luise Hechner. »Woher kennst du den?« fragte der Regierungsrat. »Oh, er war gestern einmal bei meinem Manne.« »So«, sagte der Regierungsrat lächelnd, »das dachte ich mir ungefähr. Habe um den keine Angst, das ist ein alter, schlauer Fuchs, und wie die Sachen in diesem Augenblicke stehen, hat er vielleicht als entfernter Verwandter des Testators mehr Aussichten wie als Dr. Hetzelhofers Genosse. Irre ich mich nicht, so neigt er sich auch schon sehr stark der Ansicht zu, und der Besuch bei Franz scheint mir das nur noch mehr zu bestätigen.« »Ich will aber nichts gesagt haben«, rief Luise Hechner. »Oh Gott bewahre«, lachte der Regierungsrat. »Es ist doch merkwürdig, was bei einem solchen Prozess für verschiedene Leute zusammenkommen«, sagte die Regierungsrätin, indem sie einen frischen Aufguss machte und dabei einen etwas ungeduldigen Blick nach der Uhr warf. »Aus allen Teilen Deutschlands kommen sie hergeschneit.« »Und du hättest nur in der ersten Versammlung sein sollen«, rief ihr Mann. »Das war wirklich interessant. Aber da habe ich vergessen, meine Stiefel auszuziehen, und die Pantoffeln stehen noch unten in meiner Stube.« »Ich will die Rieke danach schicken, lieber Vater«, sagte Marie. »Nein, ich danke dir, mein Kind, ich muss selber gehen«, sagte der Vater, indem er sich seufzend in seinem Stuhl aufrichtete. »Ich habe meinen Schlüssel zum Geldschrank unten stecken lassen und möchte nicht gern, dass die Mädchen das gerade sehen, so ehrlich wie sie auch sein mögen.« »Dann bitte lass mich gehen, Papa«, sagte Marie, »ich besorge dir es schon.« »Danke, mein Kind, danke. Hier ist der Schlüssel. Zünde dir aber erst ein Licht an. Die Pantoffeln stehen unter dem Ofen, und bitte, zieh auch gleich den Schlüssel von meinem Schrank ab und bringe ihn mir mit herauf.« »Jawohl, lieber Vater.« »Hier in der Stadt lebt wohl gar kein Verwandter vom alten Quetzlinberger mehr«, sagte die Regierungsrätin, das frühere Gespräch wieder aufnehmend. »Soviel ich weiß, nein«, erwiderte ihr Mann. »Und dass die Frau Bauser da noch als entscheidende Zeugin aufgerufen werden musste«, lachte Luise. »Apropos, Marie, kam die nicht damals in deinem tollen Äthertraum vom alten Hause ebenfalls mit vor?« »Die Frau Bause? Jawohl«, lachte die Mutter, »aber es ist doch merkwürdig, dass die jetzt, wie es sich herausstellt, die Wärterin von dem Erben desselben alten Hauses war. Ein Glück, dass wir das damals nicht gewusst haben.« »Ich bin gleich wieder oben, Väterchen«, sagte Marie, rasch durch die Tür verschwindend. »Sie mag es noch immer nicht gern hören, wenn man von ihrem früheren Traume spricht«, sagte lächelnd die junge Frau Hechner. »Ach, ich weiß nicht«, meinte die Mutter, »es war einmal jahrelang ganz gut mit ihr, aber seit die alte langweilige Prozessgeschichte das alte Haus wieder ins Tagesgespräch gebracht hat und der Name Quetzlinberger einem entgegenschallt, wohin man auch kommt, ist es mir beinahe so, als ob ihr jene Zeit doch mehr als gut wieder ins Gedächtnis gekommen wäre. Nun, das wird sich schon geben, wenn nur erst einmal die Sache vorbei und das Nachbarhaus wieder von vernünftigen, lebendigen Menschen bewohnt ist. Aber wo unser junger Erbe heute Abend bleibt, möchte ich auch wissen«, setzte sie dann nach einer kurzen Pause, jetzt wirklich ungeduldig werdend, hinzu. den hat gewiß die Frau Kreisrätin und ihre Siegelinde nicht wieder losgelassen, und er muß dort ihr langweiliges Klaviergeklimper mit anhören.« »Mir war's eben beinahe«, sagte der Regierungsrat, »als ob unten die Haustür ging. Ich glaube, ich habe die Klingel gehört.« »Nun, da käme er gerade noch recht«, sagte seine Frau, den Deckel von der Teekanne nehmend und hineinsehend. »Diese Männer haben wirklich nur von Zeit einen Begriff, wenn sie in ihr Geschäft gehen. Das Geschäft der Frau erkennen sie gar nicht an und betrachten es einzig und allein als Nebensache.« »Mein liebes Kind«, sagte der Regierungsrat, »du musst auch bedenken, dass...« »Ja, was war das?« unterbrach er sich, rasch vom Stuhl auffahrend. Aber auch die Frauen waren von ihren Sitzen emporgesprungen, und die Mutter rief rasch und erschreckt, »Das klang wie ein Schrei, das war Mariens Stimme«, und eilte mit den Worten nach der Tür. Marie hatte, froh, einem Gespräch zu entgehen, das ihr, wie sie recht gut fühlte, das Blut in die Schläfe trieb, rasch das Zimmer verlassen und war die Treppe hinuntergeeilt, dem Vater das Verlangte zu holen. Die Pantoffeln fand sie auch an der bezeichneten Stelle, schloss dann den Geldschrank und nahm den Schlüssel zu sich und wollte eben wieder zurückgehen, als draußen die Haustür klingelte, wieder zugeworfen wurde und rasche Schritte hörbar wurden. Das war Herr Schierling, sie kannte ihn am schnellen Gange, und während sie schon an der noch angelehnten Tür stand, wartete sie einen Moment, um ihn erst vorüber und auf die Treppe zu lassen, bis sie ihm folgte. Die Treppe hatte er bald erreicht, und sie hörte, wie er, mehrere Stufen auf einmal nehmend, hinaufsprang. Dann öffnete sie die Tür, die sich geräuschlos in ihren Angeln drehte, und trat hinaus. Aber in demselben Augenblicke stockte ihr auch das Blut, der Atem, denn auf der Treppe, gerade unter der Laterne und neben der zugemauerten alten Tür, zu der er sich niederbog und mit dem gebogenen Finger daran klopfte, stand Gundelrebe, und mit leisen, triumphierenden, aber doch in jeder Silbe zu ihr herüberdringenden Worten rief er dabei, »Jetzt seid ihr mein, ihr alten Räume, jetzt komme ich hinüber zu euch in die stillen, heimlichen Stuben, und nun wirst du mir wohl die Pforte öffnen, alter Herr Quetzlinberger.« Mehr hörte sie nicht, die Sinne schwanden ihr, und mit einem scharfen, gellenden Schrei brach sie bewusstlos auf der Schwelle zusammen. Schierling, der sich rasch danach umdrehte, sah nur noch, ehe das zu Boden stürzende Licht erlosch, die niedersinkende Gestalt, sprang in flüchtigen Sätzen wieder treppab, hob sie in seine Arme und trug sie eben den Stufen zu, als oben an der Treppe die Frauen mit dem Regierungsrat erschienen und mit vor Schrecken und Angst zitternden Gliedern den Aufsteigenden erwarteten. Auch die Mädchen waren oben schon mit Lichtern herbeigerannt, und ihren Händen wollte der junge Mann, noch zu sehr außer Atem, irgendeine Erklärung abzugeben, eben seine schöne Last überlassen, als Marie die Augen aufschlug, das dicht über sie gebeugte Gesicht des Fremden sah und mit dem schmerzlich herausgestoßenen Wort »Gundelrebe« die Augen wieder schloss. Der junge Schierling hatte mit wenigen Worten erzählt, unter welchen Umständen er das Ohnmächtigwerden Mariens gesehen, die Mutter aber zugleich den nur leise gehauchten, verhängnisvollen Namen gehört, der Mariens Lippen entfloh. Sie wußte jetzt, daß irgendein mit dem unglückseligen Traume in Verbindung stehender Zufall sie wieder ergriffen und erschüttert haben mußte, und fürchtete mit zitterndem Herzen einen Rückfall jener trüben Zeit. Was die Ursache sei, konnte sie sich freilich noch nicht erklären.